3. Die Weigerung. Wie werde ich mein eigener Held? Die älteste Geschichte der Welt. Lassen Sie uns mit dem Ende Ihrer Geschichte anfangen. Sie werden sterben, und das wissen Sie. Der Tod ist, narrativ gesprochen, kein Spoiler. Genau das unterscheidet uns von allen anderen Lebensformen auf der Erde. Wir sind, soweit wir wissen, die einzige Kreatur, die sich ihrer eigenen Endlichkeit grundsätzlich bewusst ist. Zum Glück vergessen wir sie oft genug. Fußnote: Das bedeutet nicht, dass Tiere den eigenen nahenden Tod oder den anderer Lebewesen nicht spüren könnten, wie zum Beispiel Oscar, die berühmte Therapiekatze aus Rhode Island, die zuverlässig den Tod von über 50 Pflegeheimbewohnern ankündigen konnte, indem sie sich auf das Bett der Patienten legte, wenn deren Ableben bevorstand. Das seriöse New England Journal of Medicine bestätigte diese Hellsichtigkeit, konnte aber nicht ermitteln, wie sie funktionierte. Auch das Sterben als solches können Tiere offenbar adressieren, wie das Beispiel des Gorillaweibchens Coco zeigt. Auf die Frage, was der Tod sei, antwortete sie in Gebärdensprache: gemütlich, Höhle, auf Wiedersehen. Ende der Fußnote. Auch deshalb erzählen wir Geschichten, um der Angst vor dem Tod einer Hoffnung entgegensetzen zu können. Die Hoffnung, nicht vergessen zu werden. Mit Geschichten, weitergegeben von allzu jung, konservieren wir uns selbst, unsere Ahnen und unser Wissen für nachkommende Generationen. Geschichten werden erzählt, heißt es in Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos, um etwas zu vertreiben. Im harmlosesten, aber nicht unwichtigsten Fall die Zeit. Sonst, und schwerwiegender, die Furcht. In einer Zeit, in der mündliche Vermittlung neben Höhlenmalereien die einzige Art der Informationsweitergabe war, machten Geschichten unsterblich. Oder wie Walter Benjamin es poetischer ausdrückt, eine Erzählung verausgabt sich nicht. Sie bewahrt ihre Kraft gesammelt und ist noch nach langer Zeit der Entfaltung fähig. Jedem Wesen ist als stärkster Trieb der Selbsterhaltungstrieb gegeben, und so versuchen auch wir Menschen möglichst lange nicht zu sterben. Aus dem Wissen um die eigene Sterblichkeit folgt jedoch das Nachdenken über eine möglichst erfolgreiche Verhinderung dieses Todes. Jede Problemlösung, jede Überwindung von Herausforderungen birgt Entscheidungen auf Basis der eigenen Endlichkeit, um das Leben so gut, so lang und so glücklich wie möglich zu gestalten.